We'll be right back.

Sie kennen sich mit psychischen Spielchen aus. Was hier auf dem Autorenfeld hat, da wirst du verbleibt. We'll be right back. We'll be right back. Perfect.